voller Chass. Chucks on point, ich bin agro-prominent, so wie Siegfried und Roy. Mann, ich kletter on top, wie bei King Kong. Nimm den Fick-Song, bevor mein Kick kommt. Ich bin kein Witz-Boy, sondern Spinne und Rap. Klingel und check, wo du Bastard jetzt steckst. Diss mich nicht, sondern geh zu Dismiss, Bitch. Deine Ho will mich kid, jetzt verpiss dich, Shit. Du bist kein ganzer Mann, nur ein Hampelmann. Der Kanake in mir sagt, Moruk, lass es Land. Gib mir ein Beat und ein Bier und ich punch dich weg. Ich nehm dich auseinander, Wichser, wie ein Kid Cat Cute. Das ist der Battle Rap Remix, wie beim Golf gibt es jetzt ein Handicap wie mich. Battle Rap, Battle Rap Remix. Battle Rap, Battle Rap. Ich brauch eine 100, Mann, wie neuer Untergang. Cute im Wunderland, Blowjob stundenlang. Chiresi, Cute und die Berliner Zecke. Wir fusionieren zu dritt zu einer Riesenschelle. Wir klatschen dich weg mit einer Fliegenklatsche. Komm uns nicht mehr in die Quere, pack deine sieben Sachen. Auch du Youngs feiert jedes Jahr ein Opferfest. Denn wir rauchen euch neider, mit Joints jetzt weg. Wie in Kolumbien spucke ich die meisten Lines. Doch zu deiner Frau sage ich scheiße nein. Für ihre alte Fotze kriegt sie eine Abwrackprämie. Und ein Cute dazu, eine Abkackprämie. Bin die zarteste Versuchung, seit es Rap mal gibt. Für deine Frau schnapp bereit das Wort lächerlich. Battle Rap, Battle Rap Remix. Battle Rap, Battle Rap. Ob das nur von Nase ziehen oder Kokain. Doch am nächsten Tag arbeitsam Ticket ziehen. Ihr bekommt Hartz IV, seid trotzdem Gangster-Rapper. Attentat auf dem Beat, ich werde ständig besser. Bin auch der Erpresser mit dem Klappmesser. Alter, ich furze ins Gesicht, du kleiner Arschlecker. Ein Freund aus Berlin ist die Alpa-Waffe. Sekte und du Youngs, das nenn ich eine Allzweckwaffe. Dein Schwanz ist nicht dick, nur dick auf Englisch. Dir bleibt nichts übrig, komm du Witze, häng dich. Ich kann hier nicht mehr weg wie eine Tätowierung. Denn ich habe mehr Pferde als ein Ford Gran Torino. Du hast jetzt weniger Durchblick als ein blinder Schwuch. Du brauchst mir nicht mit deinen Augen zwinkern. Battle Rap, Battle Rap Remix. Battle Rap, Battle Rap. Ich bin die AIDS und treffe meist auf Schwule. Denn du möchtest gern Rapper, sagst gern Scheiß auf Schule. Deine Füße haben übergroße Hühneraugen. Bei meinen Eiern machen übergroße Hühneraugen. Battle mich Selbstmord unterstrichen. Das ist wie in Thailand, nur ohne Gummi ficken. Battle Rap, Battle Rap Remix. Battle Rap, Battle Rap Remix. Yeah, ich bin ein Psychopath, ihr Wichser. Ich hab noch nicht fertig geschmiert. Ich schmier hier jeden ein, Alter, jeden Mann. Klatsch, klatsch. Deine Augenbrauen sind wie Schnurrbart im Gesicht. Deine Fans lachen bei Konzerten über dich. Spielen Cute Shit, aka Rockstar Shit. Ich bin besser als ein Audi-Chef, Tochter Fit. Gestern hier, heute da und jeder Wichser singt. Du Youngs ING, hört wie das Schicksal klingt. Hast du das kapiert? Das ist Tetris Shit. Cute und Chiresi zusammen und mehr geht nicht, Bitch. Du lässt dich jeden Tag nur anschreien und wartest auf Sunshine. Du kriegst deine Punchline und meinen Schwanz rein. Ich schnapp mir jetzt die Krone, weil ihr euch nicht einig seid. Euch zu übertreffen ist für mich nur eine Kleinigkeit. Vielen Dank für meine Zeit, ihr wisst, dass ihr nur scheiße seid. Scheiße bleibt, scheiße schreibt und ich auf eure Scheiße scheiß. Worte können verletzen, meine können zerfetzen. Fühl den Schmerz, fühl die Wut, fühl den Hass in meinen Texten. Nein, ich hab euch nicht vergessen und ich warte auf den Besten. Um mich mit ihm zu messen, werden wir tagelang nicht fechten. Und ich bleib nicht am Boden stehen, ich will noch mehr Drogen nehmen. Abheben, durchstarten und die Welt von oben sehen. Hab Fans aus allen Volksgruppen, die euch alle vollspucken. Ihr seid unbeliebt, wie bei Kindern alte Holzpuppen. Und sie sagen, meine Parts sind der Burner. Ich mach sie Bobby Brown und schlag Tina Turner. High Five, Faust, Dick